Paragraph 22. Übung 1. Üben Sie die Wortstellung der Pronomen nach folgendem Beispiel. Hat der Hotelgast der Schauspielerin den Pelzmantel gestohlen? Ja, er hat ihn ihr gestohlen. Und nun Sie. Hast du deiner Freundin dein Geheimnis verraten? Ja, ich habe es ihr verraten. Hat Maria dir deine Frage beantwortet? Ja, sie hat sie mir beantwortet. Hat der Reiseleiter Ihnen das Hotel Ritter empfohlen? Ja, er hat es mir empfohlen. Hat die Gemeindeverwaltung deinen Freundinnen die Pensionsadressen zugeschickt? Ja, sie hat sie ihnen zugeschickt. Hat der Chef den Bewerbern schon eine Nachricht zugesandt? Ja, er hat ihnen schon eine zugesandt. Hat Ursula der Hauswirtin einen Blumenstock zum Geburtstag geschenkt? Ja, sie hat ihr einen zum Geburtstag geschenkt. Hat der Verlag dem Verfasser das Manuskript zurückgesandt? Ja, er hat es ihm zurückgesandt. Hat Angela dir ihre Ankunft verschwiegen? Ja, sie hat sie mir verschwiegen. Hat dir der Kaufmann die Lieferung versprochen? Ja, er hat sie mir versprochen. Liefert diese Firma den Kunden die Ware kostenlos ins Haus? Ja, sie liefert sie ihnen kostenlos ins Haus. Leihst du deinem Freund dein Auto? Ja, ich leihe es ihm. Hat der Postbeamte den Kunden den Scheck zurückgegeben? Ja, er hat ihn ihm zurückgegeben. Haben die Jungen den Eltern das Abenteuer erzählt? Ja, sie haben es ihnen erzählt. Borgst du der Familie Schulz das Auto? Ja, ich borge es ihr. Hat der Taxifahrer den Beamten seine Unschuld bewiesen? Ja, er hat sie ihnen bewiesen. Teilst du deinen Verwandten deine Ankunft mit? Ja, ich teile sie ihnen mit. Hat der Mann den Kindern den Fußball weggenommen? Ja, er hat ihn ihnen weggenommen. Verbietet die Stadt den Studenten die Demonstration? Ja, sie verbietet sie ihnen.